nach Scheiße aus allen Poren. Die Gülle läuft hier schon auf beiden Ohren. Und die Läuse werden täglich mehr. Santa Maria ist ein kaputtes Krankfurter Madel. Und ohne ihre Sicherheitsnadel hat sie keine Selbstsicherheit mehr. Der Bahnhof ist ihr Revier, dort trifft sie sich dann mit ihresgleichen. Mit zugedrückten Junkies, Pennern und mit anderen Schnapsleichen. Es stinkt ohnegleichen. Santa Maria, mit Syphilis verseucht ist Maria. Und die Kretze hat sie auch. Santa Maria liegt zugeschissen in einer Ecke. Aber sie schreit Deutschland verrecke. Und auf alles andere scheißt sie auch. Santa Maria hat sich ihre Hemden zerrissen, Löcher in die Hosen gebissen. Doch nun braucht sie schnell den nächsten Schuss. Mit Schweiß auf der Stirn muss Maria jetzt zum Sozian laufen. Und für das Geld vom Strich will sie sich eine Ratte noch kaufen. Aber erst was zu saufen, Santa Maria. Mit Syphilis verseucht ist Maria. Und AIDS hat sie wohl auch. Santa Maria will sich jetzt politisch engagieren, gegen böse Nazis demonstrieren. Ja, da freut sich schon die Antifa. Santa, Santa Maria, Santa Maria, das freut die Antifa. Santa Maria, Santa Maria will auch zum Islam konvertieren, einen neuen Namen ausprobieren. Und dann heißt sie Santa Sharia. Santa Sharia, Sharia, Sharia, Ria, Ria, Sharia, Sharia. Santa Sharia, Sharia, Sharia, Santa Maria. Santa Maria, Maria, Maria, Ria, Ria, Maria, Maria. Santa Sharia, Sharia, Sharia, Santa Sharia.